Das Abstellgleis. Auch nachdem Petrosino begraben war, fiel es den Bürgern Manhattans nicht leicht loszulassen. Haarsträubende Gerüchte kursierten. Es hieß, der Detective habe in Sizilien eine Rüstung getragen, welche die tödlichen Kugeln irgendwie durchschlagen hatten. Anderen zufolge hatte er sich als britischer Lord ausgegeben, mitsamt blonder Perücke, Dundreary, Backenbart und Monokel. Petrosinos Mörder festgenommen, behauptete das New York Journal. Angeblich war der Täter ein italienischer Bergarbeiter, den man in Mount Kisco, New York, aufgegriffen hatte. Der Mann wurde jedoch bald freigelassen. Eine besonders unter Italo-Amerikanern beliebte Verschwörungstheorie war, dass Petrosinos Gegner im NYPD ihn absichtlich in die Falle geschickt und auf seinen Tod gehofft hatten. Warum, so fragten viele Italiener, hatte Bingham Petrosino ganz allein ins Schlangennest Sizilien geschickt? Warum hatte er über Petrosinos Auftrag gesprochen, der doch hätte geheim sein sollen? Er wagte sich in eine Löwengrube, stellte Frank Frugone fest, der Herausgeber des Bollettino della Sera und Vorsitzende des untergegangenen Schutzbundes. Er hatte keine Chance. Man gab die Schuld zwar den Italienern, doch viele waren überzeugt, die wahren Verantwortlichen wären anderswo zu suchen und würden ihrer Strafe ganz bestimmt entgehen. Petrosinos Familie glaubte an eine andere Theorie. Der Detective war gar nicht wirklich tot. Der Mord war nur inszeniert worden, damit Petrosino untertauchen und unbemerkt weiter ermitteln konnte. Diese Theorie schlug in New York so feste Wurzeln, dass Deputy Commissioner Woods sie irgendwann öffentlich entkräften musste. »Ich wünschte, es wäre so«, sagte er der Presse. »Und auch wenn Sie jetzt vielleicht denken, ich würde das ja auch nicht zugeben. Es stimmt tatsächlich nicht. Petrosino ist tot.«